Kundgabe 6348. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.9.1955. Geistige Betreuung. Geistige Betreuung brauchet ihr jederzeit, denn keiner von euch ist so stark, dass er meinem Gegner Widerstand leisten kann, ohne Hilfe meinerseits, die euch aber immer gewährt wird, wenn ich euren mir zugewandten Willen erkenne. Ihr seid stets von Lichtwesen umgeben, ganz gleich, ob ihr schon hoch oder noch tief in eurer Entwicklung steht. Immer wollen sie euch helfen, doch sie können es nur dann, wenn ihr selbst keinen Widerstand leistet, wenn ihr den Willen habt, mein zu werden, wenn ihr euch innerlich den Versuchungen meines Gegners gegenüber ablehnend verhaltet. Ihr würdet trotz eures Willens aber zu schwach sein, doch euer Wille genügt, um nun die Lichtwesen, eure geistigen Betreuer, zum Wirken an euch zu bestimmen. Dann bilden sie eine schützende Mauer um euch, hinter der ihr wohl geborgen seid vor den Anfechtungen des Feindes eurer Seelen. Aber die gleiche Hilfeleistung ist nicht möglich bei denen, die noch mir abgewandten Willens sind. Diese öffnen meinem Gegner alle Türen, und es dürfen meine Lichtwesen nicht eingreifen, denn der Wille des Menschen ist frei. Und hätten die Lichtwesen nicht diese Einschränkung ihres Wirkens, sie würden wahrlich den Gegner verdrängen. Aber es würde euch selbst nicht viel nützen, denn euer Wille könnte nicht erprobt werden und eure Reife fördern. Ihr, die ihr mein sein wollet, ihr stehet in meinem Schutz und somit auch im Schutz derer, die mir dienen wollen. Das Gesetz der Ordnung muss zwar immer eingehalten werden, und darum müsstet ihr selbst euch erst diesen Schutz erwerben durch euren Willen. Gehört dieser mir, dann brauchet ihr nichts mehr zu fürchten, trotz eurer Schwäche und Gebundenheit. Ihr werdet gerade in Momenten der Versuchung unmerklich befreit von den finsteren Kräften. Ihr werdet glauben, sie selbst überwunden zu haben, was auch der Wahrheit entspricht, da euer Wille es erreichte. Doch eben mit Hilfe derer, die euch betreuen, lenken und führen in meinem Auftrag. Denn ihr Liebewille ist mächtig und immer nur darauf bedacht, euch zu helfen, zu retten aus der Gewalt meines Gegners, um dessen Wirken sie genauestens Kenntnis haben und es zu durchkreuzen suchen, wenn ihr selbst ihnen dieses gestattet, durch die Richtung eures Willens. Und diese Zusicherung soll euch jede Furcht nehmen vor meinem Gegner. Er kann euch nur dann schaden, wenn es ihm gelingt, mich aus eurem Herzen zu verdrängen. Und das soll darum eure größte Sorge sein, niemals die Bindung mit mir aufzugeben oder sie zu lockern. Dann hat er Gewalt über euch, denn dann stehen meine Lichtwesen machtlos neben euch, weil sie nicht wider euren Willen eingreifen dürfen, laut Gesetz von Ewigkeit. Den strebenden Erdenkindern aber wird jederzeit Schutz und Hilfe gewährt, weil meine Macht und Liebe wahrlich größer ist und darum kein Unrecht zulassen wird an denen, deren Wille sich schon für mich entschieden hat. Amen.